Stunde 2 mit Ulrich Heiden, 30 Minuten Nonstop Music Blog, Katarina aus Polen. They said her beauty was beyond compare, with auburn hair and a fiery stare. But the mirror tells a different tale, I don't see her standing there. Thank you. Abo. C'est l'éternel. Just 30 Minuten Marabu. Alternative Music. Come to the other side. Angel, neue Musik von Basia Bulat. Davor zweimal Sophie Ellis Baxter, zweimal Dua Lipa, Addison Rae, Clairo und los ging es mit Kira aus Polen. Und jetzt viel Spaß mit Ulrich Heiden, es geht weiter. Europe Alternative Music. Und nun das Dossier. Ulrich Heiden zum zweiten hier in der kleinen Audiodatei auf Radio Marabu. Herzlich willkommen. Ja, schön dich wieder zu sehen. Aktuelles Buch erschien bei Promedia Wien, Mein Weg nach Russland, Erinnerungen. Wie entstand die Idee zum Buch? War es auch viel freie Zeit? Nee, freie Zeit war es nicht, weil ich musste weiter Geld verdienen, einfach aktuelle Artikel schreiben für deutsche Internetportale, also Nachdenkseiten oder Overton oder Junge Welt. Aber es war einfach so drängend, also das kam eigentlich mit dem Ukraine-Krieg, dass ich merkte, dass die deutsche Jugend also sich verführen lässt von einer Frau, also Annalena Baerbock, die anfing, also ihre Großeltern also irgendwie zu loben, also wofür eigentlich, völlig unklar, also sie hat dann erwähnt, dass der Großpapa also an der Oder gekämpft hat. Später kam dann raus, er wurde sogar ausgezeichnet und angeblich ist er auch ein überzeugter Nazi gewesen. Aber Baerbock machte ihn also zu einem Helden und die ganze Generation wurde zu Helden gemacht, weil sich ja das Europa aufgebaut hat. Und ich meine, dass das Europa auch in einer Kampfstellung von Anfang an war gegen die Sowjetunion, das hat sie einfach ausgeblendet. Aber es war eben typisch, also sie knüpfte praktisch an das Denken der 50er und 60er Jahre, wo praktisch der Kalte Krieg war in Westdeutschland und wo man jeden Tag gefechtsbereit sein muss. Und der böse Russe, also war ganz klar, unsere Eltern, die haben doch gekämpft, ja, aber dann landeten sie in sibirischen Gefangenenlagern und wurden da malträtiert. Und ja, und die deutschen Soldaten in Stalingrad haben ja so gelitten. Ach, wie schrecklich. Und ich meine, also was mit den Sowjetsoldaten war und was sie, dass die um ihre Heimat gekämpft haben, nicht einfach so gegen die deutschen Soldaten. Und warum die deutschen Soldaten überhaupt auf russischen Boden gegangen sind. Also all das wurde ja nie thematisiert oder... Oder jetzt eben wieder zunehmend wird es gar nicht mehr thematisiert, weil es nicht in die deutsche Erzählung passt von dem gefährlichen System im Osten, was Europa erobern will angeblich. Und eben aus diesem Gefühl habe ich gedacht, ich muss jetzt mal aufschreiben, aus was für einer Familie ich komme, mit welcher Ideologie mein Vater in den Krieg gezogen ist, warum er diese Ideologie nicht abgelegt hat, warum er nie bereut hat, gegen die Sowjetunion gekämpft zu haben, warum er in seinem Bekanntenkreis viele Gleichgesinnte fand, die auch oft waren es Unternehmer oder Leute, Aristokraten irgendwie aus der sogenannten besseren Gesellschaft, die eigentlich mit einer so nonchalance, also über die Verbrechen hinweggingen und also sich eigentlich irgendwie doch auf der richtigen Seite der Geschichte fanden, ohne irgendwelche Skrupel und Gräuel, also Gräuelerinnerungen. Und das, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich muss den Jugendlichen mal erzählen, also dass wir schon sowas schon mal hatten und dass die Bundesrepublik leider eben doch mit einer braunen Schleifspur, sag ich mal, also sich entwickelt hat und dass Baerbock eigentlich die Fortsetzung dieser braunen Spur ist in meinen Augen, weil sie eben wieder den Feind im Osten sucht und so den sogar befreien will. Jetzt will sie sogar ganz Europa befreien, also Europa, was ja bis Unglaublich. zum Ural geht. Und ich meine, diese Frau ist so was von unterirdisch schlimm. Und die Leute, die sie an die Macht gebracht haben in der Grünen Partei, die auch in der politischen Elite, gibt es offenbar eine Verständigung darüber, dass man mit so einer Denke die deutsche Bevölkerung führen kann und führen muss, weil es sozusagen um unsere Sicherheit geht. Das hat mich einfach so schockiert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal aus meiner Erinnerung was erzählen. Du bist mit einer russischen Frau verheiratet, wenn ich da richtig informiert bin. Fühlst du dich eher als Russe oder ist viel Deutsches, in dir? Du lebst ja seit über 30 Jahren in Russland. Ja, ich bin eigentlich, ich würde sagen, ich bin so eine Mischung. Also ich bin sehr deutsch nach wie vor in meinem ganzen Lebensstil und vielleicht auch einer gewissen Strenge, die ich habe. Die Russen sind nicht so streng, also aber ich habe in vielen, was das, wie die Sicht auf die Welt betrifft, habe ich natürlich sehr viel Russisches angenommen. Das bereue ich auch gar nicht. Das sehe ich als absolute Bereicherung, weil es ist nämlich was völlig anderes, wenn man in Russland lebt und sich ständig auch mit russischen Argumenten beschäftigt, als wenn man in Deutschland lebt und die nur gefiltert und kleinen Bruchstücken mitbekommt. Also deswegen will ich auch nicht zu streng sein gegen meine ehemaligen linken Freunde und Genossen, die jetzt Waffen für die Ukraine fordern, weil sie auch Opfer einer furchtbaren Medienkampagne sind, einer furchtbaren Einseitigkeit. Und ich glaube, viele Einsichten, also über den Zweiten Weltkrieg, wer eigentlich da gekämpft hat, wer die Hauptlast des Krieges getragen hat, was das bedeutet für russische Familien, wo in jeder Familie ein, zwei Tote im Zweiten Weltkrieg sind, was bedeutet das für die Dörfer in Russland? Du fährst hier aufs Land, in jedem Dorf steht ein Soldatendenkmal aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist einfach also sehr eindrucksvoll und einfach. Ja, du fängst eben an, wirklich zweigleisig zu denken. Also nicht nur das Deutsche, sondern auch die russische Seite. Und das macht aus dir einen anderen Menschen. Du hast jahrzehntelang für Freitag geschrieben, für das Neue Deutschland, auch die Sächsische Zeitung. Wie begannen denn die Brüche? Ja, die Brüche begannen konkret in der Hochphase des Maidan. Am 13. Dezember 2013 bekam ich einen Anruf von der Sächsischen Zeitung. Sie wollten den Honorarvertrag mit mir kündigen. Also ich hatte da seit 2001 hatte ich einen Honorarvertrag, also fast 13 Jahre, und kriegte sogar 1.500 Euro, was für mich sehr viel Geld war. Aber für Moskau war das auch nicht so viel Geld, weil es ja teuer ist. Aber da hatte ich schon gespürt, dass die Sächsische Zeitung in den letzten Jahren mehr dazu überging, so bunte Sachen bei mir zu bestellen und weniger politische Sachen. Und als ich dann merkte, dieser Hype über den Maidan, dass angeblich das die große Demokratiebewegung sei, die Ukraine zu uns führt, also nach Europa führt, weil ich dann nicht so begeistert von war. Ich war auch nicht gegen den Maidan, aber bei mir fehlte sozusagen diese durchgedrehte Stimmung. Da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas knarzt das zwischen uns, mir und der Redaktion. Und als dann der Anruf kam, war ich natürlich trotzdem absolut geschockt. Ich meine, nach 13 Jahren, also das ist echt ein harter Schlag, ne? Und es gab dann bei anderen Medien, bei denen ich danach akkreditiert war, also bei der Wochenzeitung Zürich und dann beim Freitag, die mich danach akkreditiert haben, gab es ähnliche Probleme, also auch wieder der Ukraine-Krieg, ein anderer Angang zu diesem Thema als eben diese Medien, die wir links waren, also die sich links bezeichnen. Also bei der Wochenzeitung in Zürich war das, dass sie sagten, ich hätte da geschrieben, eine Überschrift bei Telepolis, der Che Guevara des Donbass, das bezog sich auf Alexei Maskavoy, ein Feldkommandeur, der da ermordet wurde von wahrscheinlich von ukrainischen Untergrundkämpfern. Dann zerbrach die Zusammenarbeit mit dem mit der Wochenzeitung in Zürich. Und beim Freitag war es so, dass sie nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine wollte ich dann einen Porträt über Sergei Lavrov, den Außenminister, schreiben. Und weil ich in diesem Porträt nichts Negatives über ihn geschrieben habe und auch die, vor allen Dingen das Wichtigste, ich hatte diesen hinterhältigen, überfallartigen, brutalen russischen Einmarsch, das war ja die Sprachweise, die sich dann also hart durchsetzte. Das musste ja jeder sagen, sonst war ja schon ein Putin-Anhänger und ein Freund der Intervention. Also da ich dieses, ich hätte das einfach nicht so beschrieben. Also ich hatte, glaube ich, geschrieben, russische Intervention. Ja. Dann hat der Chefredakteur sagte mir dann, hat mir sogar schriftlich geschrieben, ja, wir können leider bis zum Kriegsende keine Artikel mehr von ihm bringen. Und übrigens, der Westen hat keinerlei Schuld an diesem Krieg. Und ich meine, das ist natürlich Unsinn. Ich war in Donetsk 8 Mal oder so, habe die gesehen, wie die Häuser der Menschen in Lugansk und Donetsk beschossen wurden. Ich habe die Menschen gesehen, wie sie ohne Heizung, weil alles kaputt war, in ihren Wohnungen saßen. Also ich meine, eine andere Realität, die ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe und dem, was in der Birne von diesem Chefredakteur vorgeht, der wahrscheinlich nur, was weiß ich, die Süddeutsche Zeitung liest und vielleicht noch die Zeit. Und das ist dann sein Informationshorizont. War wahrscheinlich noch nie in Russland, aber alle wollen ja angeblich, wissen ja Bescheid, was in Russland ist, weil sie es aus der Zeit und aus anderen seriösen Medien kennen. Ne? Meine Kontakte zum Mainstream, ich hatte einige, weil ich ja selbst auch lange Radio gemacht habe, zerbrachen auch mit der Haltung zum Russland. Hast du noch geheime Kontakte zu einigen Kollegen? Ja, klandestine Frage. Nee, das ist natürlich eine tolle Frage. Weil natürlich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, ganz eng, also gerade in der Sächsischen Zeitung und auch anderen, hat mich wahnsinnig interessiert, was ist eigentlich aus denen geworden, ne? Und wie positionieren sie sich heute? Da muss ich ehrlich sagen, also einen lebendigen Kontakt habe ich nicht. Ich kann nur im Internet gucken, was machen sie, was schreiben sie. Mhm. Und teilweise ist es so, dass viele sind schon älter, also sind auch schon im Rentenalter. Also ich habe wenig gefunden und bei einigen war ich enttäuscht und bei anderen habe ich nichts gefunden. Also ehrlich gesagt habe ich eigentlich ein ungutes Gefühl, weil irgendwie stimmt da was nicht. Man kann nicht einfach in der Versenkung verschwinden. Ja. Und also übrigens, als Journalist ist man das eigentlich bis zum Lebensende. Ja. Und deswegen wundere ich mich sehr, dass auch viele Korrespondenten, zum Beispiel hier in Moskau, die großen Namen, also wie Elke Windisch oder wie Manfred Quiring, also die, von denen lese ich seit Jahren nichts mehr. Ich frage mich eigentlich, wo ist ihr Herzblut geblieben? Geht mir ähnlich, weil ich ja auch seit 40 Jahren im Prinzip schon herumwerkele und ich hätte eigentlich dann, wenn aufhören müssen, also ich stand tatsächlich auch vor derselben Wahl, es ging gar nicht anders, also muss man irgendwie weitermachen. Was hier gleich aufhört, sehe ich gerade, ich weiß nicht, ob du das auch eingeblendet hast, die verbleibende Meetingzeit 2 Minuten, das heißt, wir sollten jetzt die Ansage zu deinem zweiten Titel machen und dann sehen, dass wir uns wieder einwählen. Das Radio Marabu Telefon 05406 899 484. Du hast dein Buch auch in Deutschland vorgestellt. Du warst auf Lesereise. Wie waren die Gespräche mit den Besuchern? War es von Region zu Region unterschiedlich? Ja, gab schon sehr unterschiedliche, also Zusammensetzung des Publikums. Es gab auch sehr unterschiedliche Fragen. Also in meiner Heimatstadt Hamburg, 120 Leute waren da beim Haus der, wie heißt es, die vergessen. Also das waren, da merkte man irgendwie, das ist ein sehr breites, sag ich mal, vielleicht Bildungsbürgertum, ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das doch noch nicht so richtig lebendig da. Also Lebendig wurde es eigentlich bei der dritten Lesung, also erst war Berlin, dann Hamburg, dann den Pfaffenhofen in Nordbayern. Also da hat der sehr begabte Bernd Duschner, der dort aktiv ist, schon seit vielen Jahren in dem kleinen Städtchen, der hat es eben geschafft, da wirklich also den Bevölkerungsdurchschnitt also in einen Saal zu holen. Und da war das so wirklich, also ja, haben die Leute alle möglichen Fragen gestellt zu Russland. Und das war also, in Berlin war es eher so linke Szene, sag ich mal, oder sehr, sag ich mal, russlandnahe Szene, die so richtig schon lange sich damit beschäftigt, die sich selbst auf einige im Gespräch, ja, wir sind ja die Blase und so. Also sowas kam in Pfaffenhofen absolut nicht. Also da war mehr so das normale Volk. Es hatte auch so, in Pfaffenhofen war interessant, da war so, kam der Expekt hinzu, dass jemand aus Moskau angereist kommt. Das ist da wohl nicht häufig. Und dann noch jemand, der Journalist ist. Und das hat auch viele Leute gezogen. Da waren, glaube ich, auch 120 Leute. Also für eine kleine Stadt war das sehr viel. Viel, ja. Dann in Frankfurt war so auch relativ links und russlandfreundliches Publikum und war auch interessant. Aber am stärksten war mein Eindruck von Bremen, weil, also Bremen und Aachen, das waren so sozusagen, war sehr, wie soll ich das sagen? Also ich kann, in Bremen war zum Beispiel so eine Frage, die stark kam, also die Deutschen, ist Deutschland wirklich schuld an dem Krieg oder ist Deutschland nicht eigentlich ein Opfer der USA, der USA und irgendwelche merkwürdigen Mächte? Und also da habe ich einfach so das Gefühl, dass das gab es ansatzweise bei diesen Veranstaltungen, dass es doch schon Leute gab, die eben Schwierigkeiten haben, einfach zu sagen, ja, Deutschland hat nun mal Schuld auf sich geladen und die kann man nicht einfach wegwischen. Und auch jetzt ist es so, kann man natürlich sagen, ja, die USA führt einen Krieg, benutzt deutsches Territorium und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass er erleichtert uns nicht die Aufgabe zu fordern, dass unsere Regierung unsere deutschen Interessen vertritt. Und also wir können uns nicht wieder als Opfer hinstellen. Das ist nee, so das eine, sehe ich auch so. Das ist so eine ungute Herangehensweise. Aber gut, das war jetzt nicht der Haupttrend. Also das war, was mir aufgefallen ist in Leipzig zum Beispiel, da war ein sehr starkes Thema, das war auch in Aachen, die Frage nach der Blockade von Leningrad und das schändliche Verhalten der Bundesregierung und des Bundestages, die das einfach übergangen haben, die 80 Jahre Ende der Blockade. Und also da merkte man, dass da sehr viel sich angestaut hat und auch die Leipziger waren so, dass sie sich erinnert haben, dass da in Leipzig selber verschiedene Objekte, die was mit Russland zu tun haben, Denkmäler oder Straßen irgendwie schon umbenannt sind oder eingeebnet sind. Also das hatte keiner den richtigen Überblick. Aber also für mich war diese ganze Reise sehr wichtig, weil man natürlich mit in konkreten Kontakt mit Leuten, die in einer anderen kulturellen und medialen Umwelt leben, merkt man, dass das ist auch nicht aus dem Internet herauszufiltern, da musst du schon wirklich mit den Leuten sprechen, ne? Wie die reagieren, warum sie vielleicht auch nicht, also meine alten Genossen zum Beispiel waren kaum welche auf die Veranstaltung, das ist natürlich auch eine Erfahrung, ne? Also das alles ist sehr, sehr wertvoll, selbst wenn es mit sehr viel Zeit und Geld verbunden war, wobei sehr gut war, dass wir haben da doch auch von den Veranstaltern wurde Geld dazu gegeben, von den es wurden Sammlungen gemacht auf diesen Lesungen und es kam schon einiges Geld zusammen, mit denen ich auch zumindest die Reise finanzieren konnte. Ich musste über die Türkei anreisen oder über Griechenland war das in meinem Fall. Also das möchte ich nicht missen. Ich meine auch selbst so ein Gefühl, die Schönheit Deutschlands aus eigenen Augen zu sehen, abseits jeglicher schrecklicher Medienmeldung, war auch wunderbar. Also wir sind auf der Autobahn gefahren durch Hessen und durch Bayern und haben tolle Landschaften gesehen, haben nette Menschen getroffen und wurden nicht angefallen, was meine Angst war, von irgendwelchen durchgedrehten Ukraine-Kämpfern. Und ne, das war wunderbar. Also das muss ich auch sagen, bei meinem Empfinden, die offensichtbare Ukraine-Begeisterung sich dokumentierend durch das Herausrängen von Fahnen und dergleichen hat sehr stark nachgelassen. Also das ist uns auch schon aufgefallen. Wir kommen jetzt am Ende des zweiten Gesprächsteils zu einem weiteren Musiktitel, den du ausgewählt hast. Ich darf dich bitten. Ja, der zweite Musiktitel, Daroga, der Weg von der russischen Rockgruppe, der Jazz-Rockgruppe Auktion, die auch Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in Deutschland getourt haben und mich damals schon begeistert haben. Und das ist ein sehr schwerer Text, also es geht also um den Weg eben, um einen sehr beschwerlichen Weg und Hoffnung, aber auch Zweifel und also, naja, also da auf jeden Fall das Lied geht einfach vom Rhythmus her und überhaupt auch vom Gesang hat es mich berührt und geht unter die Haut. Bitteschön. Eine Lösung, ein Brett. von die Welt. Ein Fleisch, ein Blut, ein wahrer Glaube, eine Rasse und ein Traum, ein starker Wille. Gib mir ein Leitbild. Rebellen, Zleibach, Panko, danach Vater John Misty, das ist Radio Marabu. Bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt. Wieder steh ich an der Kreuzung, hab ich so oft schon geirrt, doch bin ich bis hierher gekommen. Irgendwas hat mich geführt. Der lange Weg war nicht umsonst. Ich kenne den Ort, wo ich jetzt bin. Und wenn ich mich jetzt umschau, bin ich mittendrin. Wegen euch, da bin ich hier. Ich klopfe an eure Tür. Wir haben geliebt und uns gehasst. Das ist heute Schnee von gestern, spielt keine Rolle mehr. Etwas hat uns hier zusammengebracht. Bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt. Bis zuletzt, bis zuletzt, bis zuletzt. Wieder such ich die Entscheidung. Neuer Tag heißt neues Spiel, neue Chance auf neues Leben, neue Rolle, neues Ziel. Wir haben gelacht und uns gestritten, mal getrennt und mal vereint, in guten wie in schlechten Tagen. Es war immer ernst gemeint. Es war das ganz große Ding. Es war der Traum von der Welt. Zusammen Radio Marabu. Your alternative music. I had a vision that Mary of Magdalene saw the future.